Leichte Geldpolitik wird scheinbar straflos möglich. Die geldpolitischen Wirkungen des amerikanischen Leistungsbilanzdefizits kann man sich vereinfacht wie folgt vorstellen. Ausländischer Exporteur tauscht die Dollareinnahmen für seinen Export in die USA bei seiner Zentralbank ein. Ein Teil dieses Dollars wird nicht gebraucht, um Käufe in den USA zu bezahlen. Diese exportieren ja weniger, als sie importieren, sondern wandert als Guthaben zu einer amerikanischen Bank. Auf der Basis des Guthabenzuwachses kann die Bank ihre Ausleihungen ausdehnen. Das ausgeliehene Geld dient dazu, weitere Importe in die USA bzw. weitere Exporte aus dem Ausland zu finanzieren. Ausländischer Exporteur tauscht die Dollareinnahmen für seinen Export in die USA bei seiner Zentralbank ein. Das Ganze ist, solange sich das Ausland mit der Bezahlung in weiteren Dollarguthaben anstelle von Bezahlung in realen Werten zufrieden gibt, eine scheinbar unbegrenzte Wohlstandsmaschine. Jahr für Jahr ist es dem Land möglich, ganz ohne inflationäre Wirkungen mehr zu verbrauchen, als es erwirtschaftet, und dabei auch noch Inflation zu vermeiden. Die ausländischen Waren kommen zu so niedrigen Preisen ins Land, dass inländische Produzenten keine Chancen haben, ihre Preise übermäßig zu erhöhen. Wenn aber Lohn- und Kostendruck zu groß werden, verlegt man weitere Teile der Produktion nach Mexiko, China oder Indien. Die Rechnung kommt erst langfristig. Durch die zunehmenden Abhängigkeiten, die eine wachsende Auslandsverschuldung eben doch bedeuten. Das Schöne war dabei, die Dollaranlagen genossen so viel Vertrauen, dass sich die ausländischen Anleger mit niedrigen Zinsen zufrieden gaben. Dieses schien ja auch gerechtfertigt durch die stabilen Preise, die eine Folge des ausländischen Konkurrenzdrucks waren. Das lieferte die ideale Basis für eine über Jahrzehnte sehr expansive Geldpolitik, die auf niedrige Zinsen, Vertrauen in die Märkte und Deregulierung setzte. Sie ist verbunden mit dem Namen Alan Greenspan, der von 1987 bis 2006 amerikanischer Notenbankpräsident war.